Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 423 an Schiller, Weimar, 17. Februar 1798. So sehr ich die Unvollkommenheit jenes ersten Versuches fühlte und fühle, so ein großes Vertrauen habe ich doch auf eine bessere Ausführung, bei der Sie mir gewiss, wenn wir nur erst wieder zusammenkommen, aufs Nachdrücklichste beistehen werden. Der Hauptfehler jener Arbeit, den Sie auch mit Recht bemerken, ist, dass ich nicht immer bei dem nämlichen Subjekt geblieben bin und dass ich bald Licht, bald Farbe, bald das Allgemeinste, bald das Besonderste genommen habe. Das hat aber gar nichts zu sagen, wenn man statt einer Tabelle drei macht und sie ein halb Dutzendmal umschreibt, so müssen sie schon ein ander Ansehen gewinnen. Ich glaube zwar selbst, dass die empirische Masse von Phänomenen, die, wenn man sie recht absondert und nicht mutwillig verschmilzt, eine sehr große Zahl ausmachen und eine ungeheure Breite einnehmen, sich zu einer Vernunfteinheit schwerlich bequemen werden, aber auch nur die Methode des Vortrags zu verbessern, ist jede Bestrebung der Mühe wert. Auch ist meine Einteilung diejenige, die Sie verlangen. Erstens in Beziehung aufs Auge, physiologische. Zweitens in Beziehung auf Licht und Finsternis, physische, welche alle ohne Mäßigung und Grenze nicht bestehen und von denen die prismatischen nur eine Unterabteilung sind. Drittens chemische, die uns an Körpern erscheinen. Wenn man diese Einteilung auch nicht weiter als zum Vortrage geben will, so kann sie doch nicht entbehrt werden, und bis jetzt weiß ich keine andere zu machen. Was mich aber eigentlich zu jenem Schema nach den Kategorien geführt hat, ja, was mich genötigt, auf dessen Ausführung zu bestehen, ist die Geschichte der Farbenlehre. Sie teilt sich in zwei Teile, in die Geschichte der Erfahrungen und in die Geschichte der Meinungen, und die letztere müssen doch alle unter den Kategorien stehen. Eine Sonderung ist daher höchst nötig, vorzüglich, weil man sonst nicht durch die neuen Aristoteliker durchkommt, welche die ganze Naturwissenschaft und besonders auch dieses Kapitel ins Metaphysische oder vielmehr ins dialektische Fach spielten. Dabei scheint mir's, haben sie wirklich die möglichen Vorstellungsarten erschöpft, und es wäre interessant, sie in einer reinen Ordnung nebeneinander zu sehen. Denn weil die Natur von so unerschöpflicher und unergründlicher Art ist, dass man alle Gegensätze und Widersprüche von ihr prädizieren kann, ohne dass sie sich im Mindesten dadurch rühren lässt, so haben die Forscher von jeher sich dieser Erlaubnis redlich bedient und auf eine so scharfsinnige Art die Meinungen gegeneinander gestellt, dass die größte Verwirrung daraus entstand, welche nur durch eine allgemeine Übersicht des Prädikablen zu heben ist. Ich bin überzeugt, und es wird sich in der Folge dartun lassen, dass das newtonische System nach und nach sich so viel Bekenner erwarb, weil ein Emanations- oder Emissionssystem, wie man's nennen will, doch immer nur eine Art von mystischer Eselsbrücke ist, die den Vorteil hat, aus dem Lande der unruhigen Dialektik in das Land des Glaubens und der Träume hinüberzuführen. Das erste meo voto sollte also sein, die Lehre vom Licht und von den Farben im Allgemeinsten, jede besonders nach den Kategorien aufzustellen, wobei man sich alles empirisch Einzelnen enthalten müsste. Das empirisch Einzelne ist nun schon nach den drei Einteilungen, die mit ihren Geforderten übereinstimmen, aufgestellt. Nächstens erhalten Sie wohl das Schema über das Ganze. Sie werden sich über die ungeheure Masse verwundern, wenn Sie solche nur erst im Detail sehen. Alles rückt in übersehbarer Ordnung zusammen, und ich werde mich hüten, irgendeinen Teil auszuarbeiten, bis ich an meinem Schema nichts mehr zu bessern weiß. Dann ist aber auch die Arbeit so gut als getan. Ich bitte Sie um gefälligen Beistand durch Einstimmung und Opposition. Die letzte ist mir immer nötig, niemals aber mehr, als wenn ich in das Feld der Philosophie übergehe, weil ich mich darin immer mit Tasten behelfen muss. Ich habe diese Woche ein Dutzend Autoren, die in meinem Fache geschrieben haben, nur flüchtig durchgesehen, um für die Geschichte einige Hauptmomente zu finden, und fühle ein Zutrauen, dass sich aus derselben etwas artig Lesbares wird machen lassen, weil das Besondere angenehm und das Allgemeine menschlich weitgreifend ist. Indessen fürchte ich und wünsche ich, dass der momentane Trieb zu dieser Materie mich bald verlassen und einem poetischen Platz machen möge. Doch kann ich immer zufrieden sein, dass ich in meiner jetzigen zerstreuten Lage noch ein Interesse habe, das mich durch alles durchhält. Geh.